Alle Frauen lieben ihn. Oh, oh, oh. Jeder Kuss wie ein Feuer. Oh, oh, oh. Er geht zur Couch, zur Couch. Oh, oh. Alle wollen ihn, alle wollen ihn. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mr. Michael Meyerhofer springt durch den Raum. Auf der Couch erträumt jeder Traum. Lächeln fliegen, Herzen im Takt. Jede Bewegung, die Nacht entfacht. Alle Frauen lieben ihn. Er tanzt durch die Stunden, als wär's ein Spiel. Magie in den Augen, das ist sein Stil. Alle Blicke auf ihn, wenn er durch die Welt zieht. Keiner hält ihn auf, der Rhythmus, der ihn bewegt. Alle Frauen lieben ihn. Der Mond ist sein Zeuge, der Sternenregen fällt. Mit einem Lächeln, das die Dunkelheit erhält. Er lebt die Freiheit und jeder Moment zählt. Wo er hinblickt, wird die Zeit stillgestellt. Alle Frauen lieben ihn. Er tanzt durch die Stunden, als wär's ein Spiel. Magie in den Augen, das ist sein Stil. Alle Blicke auf ihn, wenn er durch die Welt zieht. Keiner hält ihn auf, der Rhythmus, der ihn bewegt. Mr. Michael Meyerhofer. Alle Frauen lieben ihn. Oh, oh, oh. Jeder Kuss wie ein Feuer. Spür die Freiheit, die er trägt. Sein Charisma ist der Glanz, der den Raum bewegt. Jede Geste, ein Zauber, der das Herz berührt. Mr. Michael Meyerhofer, du bist das, was verführt. Alle Frauen lieben ihn. Alle Frauen lieben ihn. Oh, oh, oh. Jeder Kuss wie ein. Wir wollen dich. Mr. Michael Meyerhofer. Mr. Michael Meyerhofer. Mr. Michael Meyerhofer springt durch den Raum. Auf der Couch erträumt jeder Traum. Lächeln fliegen, Herzen im Takt. Jede Bewegung, die Nacht entfacht. Alle Frauen lieben ihn. Er tanzt durch die Stunden, als wär's ein Spiel. Magie in den Augen, das ist sein Stil. Alle Blicke auf ihn, wenn er durch die Welt zieht. Keiner hält ihn auf, der Rhythmus, der ihn bewegt. Alle Frauen lieben ihn. Alle Frauen lieben ihn. Oh, oh. Jeder Kuss wie ein Feuer. Oh, oh, oh. Er geht zur Couch, zur Couch. Oh, oh. Alle wollen ihn, alle wollen ihn. Mr. Michael Meyerhofer, wir wollen dich. Der Mond ist sein Zeuge, der Sternenregen fällt. Mit seinem Lächeln, das die Dunkelheit erhält. Er lebt die Freiheit und jeder Moment zählt. Wo er hinblickt, wird die Zeit stillgestellt. Alle Frauen lieben ihn. Er tanzt durch die Stunden, als wär's ein Spiel. Magie in den Augen, das ist sein Stil. Alle Blicke auf ihn, wenn er durch die Welt zieht. Keiner hält ihn auf, der Rhythmus, der ihn bewegt. Mr. Michael Meyerhofer, wir wollen dich. Alle Frauen lieben. Charisma ist der Glanz, der den Raum bewegt. Jede Geste, ein Zauber, der das Herz berührt. Mr. Michael Meyerhofer, du bist das, was verführt. Alle Frauen lieben ihn. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Michael Meyerhofer springt durch den Raum. Auf der Couch, er träumt jeder Traum. Lächeln fliegen, Herzen intakt. Jede Bewegung, die die Nacht entfacht. Alle Frauen lieben ihn. Er tanzt durch die Stunden, als wär's sein Spiel. Magie in den Augen, das ist sein Stil. Alle Blicke auf ihn, wenn er durch die Welt zieht. Keiner hält ihn auf, der Rhythmus, der ihn bewegt. Alle Frauen lieben ihn. Alle Frauen lieben ihn. Oh, oh, oh, oh. Jeder Kuss ist wie ein Feuer. Oh, oh, oh, oh. Er geht zur Couch, zur Couch. Der Glanz, der den Raum bewegt. Jede Geste, ein Zauber, der das Herz berührt. Mr. Michael Meyerhofer, du bist das, was verführt. Jeder Kuss wie ein Feuer. Oh, oh, oh. Er geht zur Couch, zur Couch. Oh, oh.